Um die Täuschung für die Tagesmutter jetzt glaubwürdig zu machen, darf das Bild aber niemals von mir selber kommen. Stattdessen wäre es gut, wenn vermeintlich eine unabhängige Quelle das Bild irgendwo zeigt, wie beispielsweise eine Zeitung oder etwas in dieser Art.